Seryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setgadia-PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TFA-IAK, besuchte die Pyongyanger Sportartikelfabrik. Bei der Besichtigung verschiedener Orte wie des Test- und Analyseraums betonte er, dass die Belegschaft der Fabrik aus eigener Kraft und Technik und mit einheimischen Rohstoffen noch mehr verschiedene Sportgeräte und Artikel herstellen, die bei den Sportlern, jugendlichen Studenten und Schülern sowie Amateuren sehr beliebt sind. In der Fabrik solle man unter dem Banner des Schaffens aus eigener Kraft die Unabhängigkeit und die Modernisierung der Produktionsprozesse beschleunigen und die organisatorische und politische Arbeit für die Schaffung der Heldenmythen im Maljima-Zeitalter weiter forcieren.